Stefan, wir können nicht jede Folge mit 20 Minuten Diskussion anfangen, warum und ob du einen kaputten Kopfhörer hast. Dein Gehör ist kaputt. Stefan, ja. Sieh es ein. Okay, mein Gehör ist kaputt, gut. Wie lebt man als Mensch mit ohne Gehör? Was muss ich jetzt machen? Im Dunkeln. Muss ich jetzt immer, wie jemand, der auf einem Auge nicht sieht, so eine Augenklappe, quasi eine Ohrenklappe auf einem Ohr haben? Gibt es einen Superheld, der nicht hören kann? Es gibt auch Daredevil, der nicht sehen kann, ne? Ja. Und der muss dann alles, der muss dann immer so, Echo? Und dann kann er durch das Echo hören. Keiner weiß ja genau, wo er ist. Fledermausmann. Man muss kein Fledermausmann. Der mit Ultraschall checken kann, wo er ist. Sieh an, Daredevil. So sehen wir uns endlich. Hallo, auch ich. Er will immer einen coolen Spruch drücken, er muss leider davor immer. So, endlich bin ich da. Aber hören Fledermäuse eigentlich ihr. Also, die stoßen ihren Schall aus und dann daran, wie er zurückkommt, kennen sie die Umwelt. Das ist richtig. Aber hören die das gegenseitig auch? Ich glaube, es ist ein ongoing Schreien bei denen. Wenn du bei denen in deren Schlafgemächern bist, ist es eigentlich die ganze Zeit nur. Aber. Ich glaube, es ist anstrengend. Aber die können ja auch schreien, richtig. Die können ja auch richtige Geräusche von sich geben. Das ist verwunderlich. Sie müssen es ja selber hören. Ja. Also müssen es auch andere Fledermäuse hören können. Nee, ich glaube nicht, dass sie es. Ich glaube, es ist wie bei Delfinen. Die können so Ultraschalldinger lossenden. Und die im Kopf hören sie das. Also wie so. Pass auf, nicht, die hören das nicht in den Ohren. Nee, im Kopf. Ich glaube, die nehmen das anders wahr. Ich glaube, die nehmen das anders. Vielleicht auch durch die Ohren, aber ich glaube, es ist keine. Nicht auf Schall, die nehmen das nicht als Schall wahr, sondern als ein ungefähres Gefühl, wo man hinfahren müsste, so wie Navi. Mhm. Also man kriegt so ein ungefähres Gefühl, gehst gleich in 800 Metern rechts abbiegen, sowas ist es. Ja, oder es ist halt eher so ein unbewusstes Ding und sie filtern es raus, so wie man ja die Nase nicht sieht. Was mich gerade gefragt habe, ist, warum tragen Leute, die auf einmal taub sind, warum nicht so eine Klappe? Warum nicht so eine Klappe auf dem Ohr? Weil wenn du auf einem Ohr blind bist, hast du sofort Augenklappe, kriegst du sofort Augenklappe, kommen sie her! Augenklappe, next. Aber wenn du auf einem Ohr nichts hörst, kriegst du nichts. Kriegst du nicht so einen großen, so einen Plüsch, so einen Kopfhörer auf. Kriegst du nicht. Wenn also alle direkt sehen, du bist auf einem Ohr. Oder so einfach abschließen, dass man die Ohrmuschel so rüberklappt und dann so festhackt und die Tür zumacht. Einfach so, zack. Nee, das war's. Hier passiert nichts mehr. Ich glaube, das ging früher mal. Da konnte der Mensch so die Tür zumachen bei den Ohren, klapp, und dann nichts mehr hören, aber das hat man irgendwann wegrationalisiert. Haben Segelohren einen evolutionären Grund? Ist meine Frage. Du, ich sage, Segelohren sind unser Schritt zu Flügeln. Aber alle mobben Leute mit Segelohren, weil sie komisch aussehen. Aber es heißt, nein, Leute, ihr müsst euch mit denen fortpflanzen. So kriegen wir Ohren langfristig. Dumbo, so kriegen wir Flügel. Du hast es so oft nicht leicht. Wir haben die gleiche Melodie. Warum? Nee, ach so. Lena. Lena. Lisa. Können alle Namen sein. Die Julia, ihr habt es oft nicht leicht. Ihr habt generische Namen. Herzlich willkommen zum Podcast UFO mit Stefan. Tietze und Florentin Will. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben uns wieder gesehen. Ey, endlich. Ohne Scheiß. Wir dachten, letzte Woche, wir machen jetzt jede Woche ein Fan-Intro einfach, bis wir unser richtiges Intro bekommen. Diese Rubrik ist jetzt schon wieder vorbei, weil wir haben nur eins eingeschickt bekommen. Ja, aber falls ihr da draußen noch Lust habt, was zu komponieren, euch mal schön mit dem Dirigierstock. Dann habt ihr Pech gehabt, denn die Rubrik ist jetzt vorbei. Wir haben sie abmoderiert. Das war's. Wie geht's dir, Florentin? Wir sehen uns jetzt immer nur noch wöchentlich. Ja, ganz gut. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir uns nur noch wöchentlich sehen. Ja, wir können uns immer von unseren verrückten Abenteuern erzählen. Hier, was mich wundert, mir ist gerade, ich hätte mich fast gerade selber eingesperrt auf der Toilette. Ja. Weil da gibt es einen Schlüssel. Das kurz ein Wimmern hat man gehört und nicht jetzt. Da gibt es einen Schlüssel, den man. Also, es gibt ja zwei Arten von Schlössern. Einmal, ich nenne es das Fixschloss. Die funktionierenden und die kaputt. Auch das. Ja. Ich nenne es das Fixschloss, wo der Riegel schon mit im Schloss ist. Ne? Also, du kannst keinen Schlüssel rausziehen. Ja, aber das ist ein Knaufers. Ja, ist kein Knauf, ist ein Schalter. Ja, naja, so eine Art Schalter. Man versteht, was du meinst. Dieser Halbmond. Dieser Halbkreis. Ah, ist es ein Halbmond? Ja. Nee, also, ich sehe da mehr so eine Ovalette, also so eine längliche Ovale. Ja, ja. Und da kannst du dran drehen, das sind die Advanced Klos, haben das. Wo man direkt mitgedacht hat, das ist eine Tür zur Toilette. Ja. Die musst du häufiger mal abschließen können. Und dann frage ich mich, warum wurde das hier nicht gemacht? Da hat man sich für Schlüsselloch- und Schlüsselthematik entschieden. Mit dem Hintergedanken, naja, vielleicht will man ja, vielleicht ist es die Schlüssellobby, dass wenn der Schlüssel verloren geht. Schwer zu sagen. Naja, ich glaube, es ist billiger, sehr viele Türen, die gleich sind, zu kaufen. Dann kriegst du Rabatt. Und dementsprechend ist eine sehr rationale Erklärung. Aber ich glaube, es ist der Grund, warum man einfach, weil die genauso abschließbar ist wie alle anderen, die man hier hat. Wer entscheidet, welche Türen noch so eine Glasscheibe drin haben und welche nicht? Glasscheibe? Also so manchmal Glasscheibe, manchmal gemilcht, manchmal so gewobbelt. Also oder hier, unsere Tür hier oben hat so ein Luftdurchlassding, so eine Lüftung, so ein Lüftungsschlitz. Und tatsächlich hat mich mein Schornsteinfeger angeschissen. Also die kommen ja mal lächerlich früh, also zu früh, um zu begreifen, was für Informationen man gerade von ihm gesagt bekommt. Mhm. Ich wandle dann immer so in Boxershorts zum Telefon, weil ich gar nicht weiß, was gerade klingelt. Dann gehe ich zur Tür, dann mache ich so auf und dann touche ich ihm auch so ein Gesicht. Wer sind Sie gerade? Und dann ist der Schornsteinfeger, dann einfach durchgehen. Und dann geht er hinten in mein Bad und dann hat er gesagt, sind Sie wahnsinnig? Sind Sie bescheuert? Sie haben diesen Lüftungsschlitz nicht in Ihrer Tür. Haben Sie ein Rad ab? Und ich habe gedacht, was soll ich denn machen? Ja, und dann ist halt meine Tür einfach, ist eine ganz normale Tür, ohne Luftdurchschluss. Und daher hat die Heizung, der Gasheiz, der Boiler, Thermalstation, mhm, die ist halt in meinem Bad. Und das darf nicht sein. Da muss halt in der Tür muss eine Luftschleuse sein. Damit die Wärme rauskommt oder damit? Ich glaube, falls Gas austritt, damit das Gas in die ganze Wohnung eindringt. Damit, dann sagt man, ja, also wenn explodiert, dann richtig. Ja. Dann in den Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, warum. Hast du jetzt vor, deine Tür zu ändern oder hast du da jetzt ein paar Löcher reingeschraubt? Er hat gesagt, ändern die sofort. Das ist vor einem halben Jahr gewesen. Kann man da nicht sowas sagen wie, Sie haben mir gar nichts zu sagen, Sie sind ein Schornsteinfeger? Ja. Ich habe nicht viel Respekt vor Schornsteinfeger, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja einen großen Hype, aber ich habe vor denen keinen Respekt. Stimmt, es gibt einen Hype, ne? Die werden ja auch irgendwann so eine Zeit, wo alle diese Dinger getragen. Haben die, das frage ich mich tatsächlich immer, tragen die immer noch alle schwarz? Ja, ich glaube schon. Und haben die dann auch diesen Ball, diesen Draht, diesen morgensternartigen Ball, den kennt man noch von Schornsteinfegern, den sie dann reinlassen und dann machen die was sauber mit. Ja, dann bürsten die da noch. Bürsten die da den Ruß weg. Ja, ja, und Leitern, haben die noch Leitern? Bringen die noch Glück? Ich weiß nicht, ich glaube, das wird immer deine ganzen Schornsteinfeger mal rausgepatcht, glaube ich, irgendwann. Ich weiß ja, dass man gut Ruß sagt. Und dann gut Ruß. Also dann gab es irgendwann mal so ein Schornsteinfeger-Meeting, wo man irgendwie so alles zusammengerufen hat, so heute nochmal so ein Monday-Meeting, Montag alle kommen zusammen. Punkt 1, wir bringen kein Glück mehr. Punkt 2, und jemand so in der letzten Reihe, was? Schmeißt alles hin. Hängt seine Stahlkugel. Hängt seinen Morgenstern an die Tür. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Was bringt dir noch Glück? Kleeblätter. Kleine Schweinchen. Vierblättrige Kleeblätter. Alles, was aus Marzipan ist, per se. Ja, aber primär Schweinchen aus Marzipan. Ich habe in meiner Kindheit richtig viel Zeit damit verbracht, vierblättrige Kleeblätter zu suchen. Ich dachte, Marzipan zu essen. Ich dachte, du sagst Marzipan essen. Ich war mir sehr sicher. 70-30, aber ich habe nie eins gefunden. Nie. Ja, stimmt. Ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht. Gibt's die kann man züchten, ne? Und dann wurde es auch irgendwann lame. Dann kann man die züchten und dann wachsen nur noch die. Ja. Gut. So, jetzt müssen die Notizen hervorholen. So, das so war Improvisation. Jetzt kommt's. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Warte mal. Hier. So, 2 Kilobyte. Kennst du das, wenn man im Meeting sitzt und man schreibt mit jemandem im Meeting und der macht einen Witz und dann schickt man zurück, hahaha, aber der sieht, dass man nicht lacht. Mhm. Derjenige sieht, dass man keine Reaktion gezeigt hat. Ja. Das haben wir oft gemacht bei guter Arbeit, wenn Leute da waren, externe Leute, über die wir die ganze Zeit gelästert haben. Mhm. Dann haben wir über Slack, haben wir unser Kommunikationsproblem miteinander geschrieben. Und dann kam es oft so im Moment, wo jemand hahaha, aber wirklich, aber dieses, der lacht offensiv, hahaha, geschrieben. Und man sieht ihn aber, er zeigt keine Reaktion. Ja, und dann ist das Vertrauen eigentlich für immer gebrochen, weil man weiß ab dann immer, wenn die Person hahaha schreibt, lacht sie nicht wirklich. Es ist auch, ich finde, es ist immer ein Unterschied, je nachdem, mit wem man schreibt. Ich bin jetzt Chamäleon. Ich bin ein Chamäleon-Texter. Ich schreibe, je nachdem, wem ich schreibe, immer anders. Verwandte benutzen oft Smileys. Die sind oft eine andere Generation. Ja, ganz interessant, ne? Je älter die Leute werden, desto mehr Emojis verwenden. Ja, und je mehr Emojis mein Gesprächspartner benutzt, desto mehr benutze ich auch. Weil ich Angst habe, sonst, das funktioniert nicht. Also, es ist wie eine andere Sprache. Das ist so, als ob ich dann einem Spanier dann auf Deutsch einfach antworte, ganz normal. Deshalb habe ich ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich dann nicht auch Smileys mache. Ja. Und bei dir zum Beispiel kann ich sein, wer ich bin. Oh, das freut mich. Ja, das ist ein nettes Kompliment. Ich schreibe keine Smileys. Viele Wörter, die nicht existieren, die ich mir selber ausgedacht habe. Funktioniert ganz gut bei dir eigentlich. Und sonst ich bin immer ein Spiegelbild dessen, wie der andere schreibt eigentlich. Ja. Ich bin nicht selbstbewusst genug, um selber ohne Smileys, knallhart, knochentrocken zurückzuschreiben. Ich finde übrigens, also wir haben ja erfolglos versucht, die Emoji-Welt zu verändern. Und ich würde sagen, wir rudern da zurück. Und zwar habe ich einen neuen Zweck ins Leben gerufen. Und zwar, ich will ein paar Emojis loswerden. Es gibt zu viele Emojis. Und es gibt zum Beispiel 4 Ordner-Emojis. Und ich will, dass der Grüne stirbt. Der Grüne muss weg. Den braucht man nicht. Ordner? Ordner. Wie, welche Ordner gibt es noch? Es gibt den blauen, den roten, den grünen. Oh, wir haben neulich geskypt und dann hab ich kurz einen Einblick in dein Zimmer bekommen, was ich ja fantastisch fand. Mhm. Das war ja ganz interessant. Und im Hintergrund waren Ordner zu sehen, wo ich mich gefragt habe, was ist passiert? Ja. Allein die Vorstellung, dass du dafür in einen Laden gegangen sein musst. Nee, erstmal die Idee, den Wunsch entwickelt haben musst, Ordner dir zu besorgen, in den Laden gegangen bist, die Ordner besorgt hast, die dir gefallen und du die in dein Regal gestellt hast. Finde ich ganz toll. Was sind da drin? Was ist da drin? Für mich ist das eine Ordnerwelt. Also es war so, ich habe, es gibt ja manchmal so Dokus. So, die man sich Dokus? So, solche Dokus, die man sich anschaut. Und ich habe so eine Doku gesehen von irgendjemandem, dem es richtig scheiße ging. Nicht der Anfang, den ich erwartet habe, okay. Dem es richtig scheiße ging. Ja. Der so richtig keinen Bock mehr hatte, Depression, Schulden, Spielsucht und so richtig, richtig dreckig ging es dem. Also so richtig, wo man sagt so, Kollege, ey, wenn du jetzt nicht was anders machst, dann... Das war eine Doku, das war nicht irgendwie private... Videoaufnahme. Das war nicht der Spiegel in meinem Badezimmer. Nein, es war eine Doku. Und dann hat diese Voice-Over-Stimme, die sehr rational und nüchtern dargelegt hat, warum diese Person komplett den Bach runtergeht. Also die Wohnung nicht mehr zu verlassen, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Mhm. Die nette Dame, die den Voice-Over gegeben hat, meinte auch, dass der Abbruch von sozialen Kontakten ein schlechtes Zeichen ist. Mhm. Also ist ja schon schlecht. Man denkt sich, wenn diese Person die Doku sieht, geht es ihr definitiv noch schlechter. Weil hat sie den Lösungsansatz bekommen? Keine Lösungsansätze. Sie hat nur sehr präzise und konkret analysiert, warum ist der Person so warum schlecht. Warum sein Leben den Bach runtergeht. Ja. Okay. Und dann hat diese Voice-Over-Dame auch irgendwann gesagt, Er hat doch irgendwann angefangen, vorbereitet einen Text vorzulesen, einfach zu kommentieren, was sie gerade sieht. Ja, und was macht er denn jetzt? Sehr herablassend geworden. Warum macht er das denn? Da steht sein Mülleimer. Mitten im Raum steht sein Mülleimer. Okay. Ja, und jetzt die zwei Teller abwaschen. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Komm mal, Bernd, guck dir das an, wie er lebt. Und dann hat sie gesagt, ein ganz schlechtes Zeichen, wenn das Leben den Bach runtergeht, ist, dass man die Post nicht mehr aufmacht. Oh ja. Oh. Weil wenn du viele Rechnungen, Mahnungen bekommst, du denkst dir irgendwann, oh fuck, Mahnung, shit. Und irgendwann hörst du einfach auf, die Post aufzumachen. Und dann bist du ja, das ist eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist. Weil irgendwann steht zwangsläufig jemand vor der Tür und schnallt dir so einen Stahlkugel um den Knöchel. Das ist schon schlecht. Und deswegen war das so ein Punkt, wo ich mir dachte so, whoop. Sekunde. Kurz Alarm. Kurz mal pausieren. Sozialalarm. Kurz mal pausieren, Doku-Alarm. Ich mache auch meine Post nicht auf. Ich habe bei mir einen großen Packen Briefe über Jahre hinweg an Post, die ich nicht aufmache. Ich mache einfach meine Post nicht auf von Versicherungen, von Leuten. Ich stelle mir vor, die Wohnung war nicht, als du diese Doku geguckt hast, die Wohnung war nicht ganz erleuchtet, die war so im Halbdunkeln. Ja. Wenn man reinkommt, würde man sagen, mach mal Fenster und mach mal Licht an. So was würde man mal sagen. Man sieht dich dann, und dann sieht man dich, wie du plötzlich zu dieser Stelle kommst und dich auf dich selber das projizierst, die mit dem großen, lauten Leertastendruck die Doku anhältst und so zurück. Es wird still. Zurücksackst mit deinen Kopfhörern irgendwie, also zurücksackst in deinen Sofa und dann durch diese Welle des Zurücksagens kippt irgendwo so ein Briefumschlag, der noch zu war, kippt irgendwie von so einem Stapel Briefe runter. Ja, genau. So war's. Und also ich mach schon, also wenn ich weiß, was der Brief ist, dann mach ich ihn auf. Wenn ich nicht weiß, was der Brief ist, mach ich ihn nicht auf. Und das ist zumindest mein System. Und deswegen hat den großen Packen ungeöffneter Briefe und ich dachte mir, fuck, ich muss mein Leben auf die richtige Bahn bringen. Und ich habe plötzlich nicht mehr getraut. Das ist so, ich habe mir so eine Zuckerdoku angeschaut, dass Zucker unglaublich schlecht ist. Und dann bin ich in meine Küche gegangen, wo war auf Augenhöhe in meinem Regal so ein Kilo Zuckersack stand. Ich dachte mir, du mieses fucking Schwein. Doch nicht. Du dummer Wichser, ey, warum hast du mir nichts gesagt, wie fucking schädlich du bist? Und das ist eine weltweite Epidemie, du dumme Sau. Ja. Und ich konnte ihn nicht mehr in die Augen gucken. Und so war es bei den Briefen auch. Ich habe diesen Stapel angeschaut und gesagt, ey Leute, ihr seid der Grund, warum mein Leben so läuft wie von Clemens. Hast du irgendwann so ein großes Tuch genommen und einfach über die Briefe gelegt? So, Nacht, ich schlaf jetzt. Ja, das sogenannte Problemtuch. Ey, ist auch geil, bei Wellensittichen. Ey, Wellensittiche sind so das dusselig, so, ne? Ja. Die Idee einfach, dass sie unsere, damals, als ich noch klein war, standen immer am Fenster, waren immer laut, nervig und dann irgendwann, okay, das war's für euch. Und dann so ein großes Bettlaken drüber und still. Ich will aber noch wach bleiben, nope. Und auch direkt... Die schaffen so voll ein, Instant ist ruhig, Instant ist alles egal. Und ich will auch bei Menschen einfach im Büro manchmal, ja, wenn die nerven, einfach so, okay, das was? Und dann so ein großes Tuch fliegt über die. Weil ich glaube, das einzige Wesen, das wirklich eine Ahnung davon hat, wie es ist, in einem Pokéball zu sein, ist der Wellensittich. So, du läufst rum, alles cool, Tag, plötzlich alles schwarz, alles wächst, du bist nichts und du schläfst ein. Gibt es nicht für Hamster so kleine Kugeln, wo man sie dann auch aus dem Käfig lassen kann? Schon, ja. Wo die dann anfangen, wirklich in einem kleinen Pokéball rumzulaufen? Mhm. Finde ich auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Okay, dann hast du die Briefe gesehen. Und ich dachte mir, fuck, das muss enden. Und ich mache jetzt einen Tag und ich kriege mein Leben wieder auf die richtige Reihe. Ich gehe jetzt irgendwo hin, ich kaufe mir Ordner. Mach doch ich kaufe mir einen Locher. Und ende nichts an meiner Briefe. Ich kaufe mir eine Schere, ich kaufe mir ein Edding. Alles klar. Und ein Strick an. Und ein Messer. Und Blutverdünner. Und Schlaftabletten. Und dann mache ich mir einen schönen Tag. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe viel zu viele Ordner gekauft. Ich habe 4 Ordner gekauft. Ah, und nicht dann schlecht. Steuer, Versicherung, Wohnung. Und jetzt stehen diese Ordner in meinem Schrank. Und habe ich einmal diesen Stapel aufgemacht, jeden einzelnen Brief aufgemacht. Es waren zu wirklich 90% Kontoauszüge. Ja. Und die interessieren mich in Scheiß. Die sind mir völlig egal. Weil ich weiß ja, so, also was das ist ja, man, das ist ja wie wenn man so ein bisschen das Drehbuch liest in einem Film, den man schon gesehen hat. So, ja. Ja, und weiter. Ja, ich weiß schon. Und deswegen habe ich jetzt alles geklärt. Und ich habe jetzt teilweise meinen Ordner Wohnung zum Beispiel, da sind 2 Zettel drin. In diesem dicken Lights-Ordner. Ich habe nicht mal Lights geholt, ich habe mir die Second-Hand-Marke geholt. Lightsy. Und habe mir die eingeheftet. Und ja, jetzt ist mein Leben zumindest oberflächlich unter Kontrolle. Aber allzu viel hat mir das auch nicht geholfen. Ich habe mir eine Münzgeld-Sortiermaschine gekauft. Ich weiß. Applaus. Ich dachte, das mit den Fehlkäufen. Leute lieben es. Nein, ist kein Fehlkauf. Naja, zum Teil. Ich habe das aufgestellt und ich habe sehr viel Kleingeld. Und ich dachte mir, ja, ganz geil. Angenommen, irgendwie ich bestelle mir was zu essen oder so, ist immer geil, 1 Euro, 1,50 in der Nähe zu haben, um dem was zu geben, trinkgeldmäßig. Da ich aber nur alles Kleingeld, was ich habe, kommt in einen großen Eimer. Ich auch, ich habe auch den Eimer. So, der große Eimer und es war erst Briefumschlag. Wenn ihr euch erinnert noch, das ist Folge 2. Das ist gut, die Storyline geht weiter. Die Storyline ist beim Eimer angekommen. Ja, und jetzt eine eigene Wohnung. Und jetzt bei der Münzgeld-Sortiermaschine angekommen. Irgendwann komme ich in so einen eigenen Tresor bei der Bank. Und da habe ich dann angefangen, ich finde es auch ganz cool, ich habe eine Serie geguckt, habe mir dann meinen Eimer hingestellt und dann habe ich angefangen, Serie zu gucken und nebenbei einfach das Geld in die Sortiermaschine zu packen und so weiter. Es hat nur einen Schlitz, das war auch ein bisschen nervig, du kannst es nicht reinkippen, sondern man muss nacheinander. Ach, aber alles. Was machst du denn dann mit dem sortierten Geld? Genau, so. Das so habe ich nicht gedacht. Die war auch nicht so teuer. Ich gucke also die Serie und nach der 5. Münze war die voll. Dann war die einfach komplett voll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt aber nur 2 Eimer. Wie mache ich das jetzt am besten? Und dann habe ich das Kupfergeld wieder reingekippt in den einen Eimer und das andere Geld in den anderen Eimer gemacht. Aber was ist denn letzten Endes dein Ziel? Ursprünglich war mein Ziel, erstmal mein Ziel, mein Geld zu sortieren. Dass ich alles. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, tief innen drin habe ich gedacht, ja, dann kannst du ja noch dieses Einrollding geben und holen und dann kannst du es direkt bei der Bank abgeben und dann kannst du es auf dein Konto überweisen. So, das habe ich aber sehr schnell verworfen. Dann habe ich gesagt, okay, zumindest rationalisiere ich mir den Kauf, dadurch, dass ich zumindest die 2 Euro, 1,50 Euro Dinger für mich gesondert habe, um halt direkt das große Kleingeld vom kleinen Kleingeld zu sortieren. Dann hat das auch nicht funktioniert. Und mittlerweile habe ich jetzt habe ich 2 Eimer. Einen großen mit 1 Cent bis 10 Cent und einen anderen mit 20 Cent Stücken und 1,50 Euro und 2 Euro sind in der Geldsortiermaschine. Du hast einen Eimer nur für 20 Cent? Nichts verändert. Er ist nicht ganz voll. Es ist ein kleiner Eimer. Das ist ein Kindereimer. Es ist unglaublich verwirrend jetzt. Es hat nichts in meiner Situation whatsoever verbessert. Aber also, naja, ich erkläre dir mal ganz kurz mein System. Ich komme jeden Abend nach Hause und tue das Kleingeld aus meinem Geldbeutel in den Eimer. Genau. Wenn ein 2-Euro-Stück dabei ist, lege ich es in meinen Schrank auf einen Stapel 2-Euro-Stücke. Das heißt, ich habe einmal einen Stapel 2-Euro-Stücke und einen Eimer mit Rest. Ja. Wenn jetzt ich was bestelle, nehme ich von dem 2-Euro-Stapel ein 2-Euro-Stück und gebe es als Trinkgeld. Wow, er gibt 2 That's Euro. It. Alles klar. Ja, cool. Die größte Münze. Hast du mich schlecht gemacht. Immer jetzt. Die größte Münze. Die kleinste Münze. Nein, die größte. Da bin ich stolz darauf, dass ich diese Regel für mich entdeckt habe. Trinkgeld, immer die größte Münze. So. Und dann bist du nämlich sicher, wenn du einmal jedem Land. Aber es gibt auch dann, wenn du zufällig so eine 5-Euro-Münze, gibt es ja auch. Nein, gibt's selten, nicht. Ganz selten. Gibt's nicht. Doch, so Sammlerstücke. Wenn du die in der Wohnung hast, Was machst du dann? Ja, so. Dann ist System Error und dann muss ich selber Hand anlegen. Aber letztlich, merkt euch das, egal in welchem Land der Welt ihr seid, Trinkgeld im Zweifelsfall immer die größte Münze. Ja, viel Spaß in Amerika, wenn ihr den Leuten 25 Cent gebt und sagt, Ciao-i, Ciao-i, ich sagte Ciao-i. Es gibt Dollarmünze. Es gibt die Dollarmünze. Das schneide ich raus. Die größte Münze immer. Ja, das war nicht so gut, tatsächlich jetzt. Aber ich hab mittlerweile ein gutes Quittungssystem. Einfach auch ein Eimer. Wo einfach zack, rein, Quittung rein. Ich komme jetzt in ein Alter, wo man Quittungen sammeln muss. Wo man auch sagen muss, langsam wird's ernst. Mhm. Ich habe oft in meinem Leben den Satz gehört, oh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für dich. Das hat man immer, wenn man in die Schule kommt, das hört man, wenn man dann aufs Gymnasium kommt später, sogar wenn man einfach in den Kindergarten kommt. Aber ich glaube, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für mich. Jetzt, wo man anfangen muss, die Quittung zu sammeln, um Steuer zurückzubekommen. Ja, und vor allem, wo man auch anfängt, so ein Quatsch mit, das war jetzt ein Geschäftsessen oder sowas. Also, wo man einfach alles. Da muss ich auch mal sagen, da habe ich gemerkt, was für ein Mensch du bist. Wir waren schön koreanisch essen. Erstmal muss man sagen, ich dachte koreanisch wäre folgendermaßen. Es wäre eine all-in-koreanische Experience. Man fährt in eine Straße, wo schon Läden sind, die annähernd koreanisch anmaßen. So ein bisschen ein kleines Chinatown in Köln. Haben wir nicht. Es ist ein normaler Laden. Ich dachte, der sieht wenigstens ein bisschen koreanisch aus. Nope. Hochmodern. Mit großartigen Grills im Tisch und so weiter. Dann dachte ich mir, okay, aber wenigstens die Bedienungen sollen koreanisch sein. Nope. Einfach komplett knallhart Deutsch. Dann jetzt sprech mit mir wenigstens irgendwie. Lass die Karte zumindest ein bisschen koreanisch. Wo sind die koreanischen Schriftzeichen? Irgendwas? Ja. Nein. Jetzt zumindest das koreanische Essen. Gib mir koreanisch Essen. Nein. Es war einfach nur, das Einzige, was anders war, du hattest einen Grill im Tisch und konntest Sachen drauflegen, die du auch hier essen kannst. Das wusste ich schon mal nicht. Und dann gab es zwei Gerichte zur Auswahl. Einmal das Gericht ohne Shrimps und einmal das Gericht mit Shrimp. Tatsächlich bezahlt die Firma alles an diesem Abend. Florentin sitzt neben mir und sagt, ich hätte gerne die ohne Shrimps. Wo ich mir sagen könnte, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ja, aber da waren andere Sachen dazu, die zusätzlich dabei waren. Da waren Tofu dabei, die bei Shrimp nicht dabei waren. Dann sagst du trotzdem, ich hätte das gern, aber auch mit den Shrimps. Und dann zwinkerst du so in die Gruppe. Weil du die Shrimps haben willst. Ja, natürlich, die waren umsonst. Die Firma bezahlt, das ist ein Geschäftsessen. Da holt man maximal viel raus für die ganze Gruppe. Ja, es tut mir leid. Ich hab's verbockt. Ja. Bock auf eine neue Rubrik? Ja. Ey, ich steck Arbeit in diesen Podcast. Ich will dir noch ganz kurz den Emoji zeigen. Nicht. Ja. Also wir gehen erstmal nochmal zur alten Rubrik zurück. Vorsicht, Achtung. Hier, guck dir mal die Ordner an hier. Volume 1, Volume 2. Oh, ganz oben haben wir das klassische Moleskin. Ja, nee, das ist dieses schwarz-weiße, was man Mathe hatte oft. Moleskin. Nein, du benutzt das falsche Wort, weil ich habe Moleskin sind einfach nur schwarz, oder nicht? Dann gibt es jedenfalls einen roten Ordner, es gibt einen grünen Ordner, einen blauen Ordner, es gibt so viele Ordner. Es gibt einen orangen Ordner. Ja. Und dann gibt es noch das Ringbuch, das gelbe Ringbuch. Der grüne muss weg. Der grüne Ordner muss weg. Es gibt 6 Ordner. 6 Ordner als Emoji. Und es gibt keine Pokerchips. Es gibt keine Pokerchips und es gibt keinen Typen, der zur Tür rausgeht. Nein. Quatsch. Doch, es gibt einen Typen, es gibt eine Tür und es gibt einen gehenden Typen. Achtung. Die neue Rubrik. Ich kann dir leider nicht helfen, ich weiß nicht, worum es geht. Ich würde gerne. Achtung! Ja? Mach mal irgendeine Melodie von Nine Inch Nails. Dum, dum, dum. Nine Cringe Nails. Dum, die Cringe-Rubrik bei podcastufo.de. Wow, habt ihr das? Ganz kurz, ich habe gerade die Melodie von Social Network gepfiffen. Mhm. Die von dem Frontmann von Nine Inch Nails komponiert wurde. Es war gerade ein mega nerdiger Rubrikanfang. Perfekt. Ja gut, dann gucken wir, wie es weitergeht. Und zwar, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe alte Spuren von mir im Internet gefunden. Denn, wie man in Social Network so schön sagt, the Internet is not written in pencil. It's written in ink, genau. Mark. Genau. Das macht das Zitat immer ein bisschen merkwürdig und schlecht im Alltag anwendbar. Kategorisch Imperativ, Komma, Zoe. Funktioniert auch nicht. Selten. Warum wurde die Kritik der Urteilskraft komplett an Bob adressiert? Warum, Immanuel? Also bin ich Andrea. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und ich hab alte Spuren von mir im Internet gefunden. Und es gibt ja so manche Phasen im Leben, auf die ist man nicht so stolz. Ja, aber offensichtlich so sehr, dass man sie noch beim Podcast erwähnt. Ich bin gespannt. Naja, ich möchte mal, also es gab eine Zeit, da war ich im Filmfehlerforum aktiv. Ja, Filmfehlerforum Florentin, das haben wir schon noch. Und ich habe Filmfehlerforum Florentin. Und ich habe meine alten Einträge im Filmfehlerforum gefunden. Ah, die alten Filmfehlerforum Florentin Einträge. Und es gab einen Beitrag, wo ich mir wirklich dachte, sag mal, hast du eigentlich einen kompletten Schaden? Was ist denn bei dir los? Also, okay. Ich wusste, dass ich früher ein pedantisches Arschloch war, aber ich wusste nicht, dass ich so ein pedantisches Arschloch war. Okay. Und da habe ich einen Post, also ich habe einen Thread eröffnet damit. Das ist auch schon so ein Ding, es gibt für alles einen Thread. Wer einen Thread eröffnet, hat ein Problem. Und da ging es um den Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Türme. Und ein Film, den ich sehr oft gesehen habe. Und ich gebe dir jetzt den Text und du kannst hier mal einlesen, was ich damals geschrieben habe im Filmfehlerforum. Hier unten, der untere Text. So, Florentin schreibt sehr viel zum Filmfehlerforum. Achtung. Die Elben, die in Helmsklamm kämpfen, sind in erster Linie Bogenschützen. Sie ziehen die Sehne jedoch technisch nicht korrekt. Ihre Armlinie verläuft beim Ziehen der Sehne so, dass der Ellenbogen nach unten zeigt. Dadurch hätten sie aber einen ungünstigen Zugwinkel. Weil die Armmuskulatur so nicht genug Kraft hat, um den Bogen zu spannen. Korrekterweise wird die Sehne durch eine Bewegung gezogen, bei der vor allem die Schultermuskeln eingesetzt werden und der Ellenbogen parallel zur Schulter nach hinten gezogen wird. Gedankenstrich für diese vielen Gedanken, so wie es bei Legolas der Fall ist. Gruß, Honey. Das ist das Beste aller Zeiten. Gruß, Honey. Gruß, 6-jähriger Junge, der nervig ist, wenn man neben ihm im Kino sitzt. Weil die ganze Zeit sagt, das kann mit der Armutsgeschichte aber nicht hin. Ja, vor allem, das ist meine Definition eines Filmfehlers. Dass die Elben in Helms Klamm nicht korrekt ihre Bögen spannen. Ich finde das so nicht, ich finde das so gut, dass du die Elben auch akzeptierst, finde ich auch geil. Und dann sagst, aber deren Armmuskulatur scheint doch sehr humanoid zu sein und dementsprechend ist die Ellenbogenmuskulatur nicht richtig angepasst. Aber wie geil. Und dann auch, danach hat er doch so gefehlt, nee, deswegen nur 2 Sterne. Ja. Ja. Ich konnte ihn nicht mehr genießen. Keine Anschauempfehlung. Wer auf Authentizität steht, nicht für diesen Film. Wow. Also oh Mann, Alter. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber du bist ein bisschen noch so. Du hast manchmal scheint das so ein bisschen durch, aber interessant, das war echt extrem. Also das ist schon sympathisch. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Leute dich die fettigen. Also nicht, also ich bin nicht pro Mobbing, aber ich finde, Mobbing hat, also die Wurzeln für Mobbing sind schon immer da. Also ich sag mal so, Leute, die gemobbt werden, geben den Leuten oft auch einen guten Grund. Du sagst, Mobbing ist verdient. Ich sag, Mobbing ist nicht richtig, aber also oft muss man auch mal genauer hingucken. Das ist dein Zitat. Ja. Stefan Dietz, Mobbing ist nicht richtig, aber. Mobbing ist nicht richtig, aber. Das ist mein Zitat. Ja. Holy shit. Oh Mann. Es war eine harte Zeit, aber es ist einfach dieses, also was ich auch zum Beispiel oft merke als Reaktion auf Moin Moins oder auch aufs Podcast-UFO, ist, dass wenn Leute ein gewisses Wissen haben, sie das unbedingt teilen wollen und unbedingt denken, dass es alle interessiert und dass wenn wir über was reden und dann schreibt jemand in die Kommentare, nein, es ist aber nicht so, korrekterweise ist es so und so. Aber denkt ihr dann, wir sind die dümmsten Leute der Welt? Also dementsprechend, so viele Nachrichten, die wir bekommen, wo uns Dinge erklärt werden, die wir humoristisch anders benutzt haben im Podcast, denke ich mir auch, was glaubt ihr denn, wie wir sind? Was glaubt ihr denn, was wir wissen? Offensichtlich nichts. Ihr denkt, wir sind die dümmsten Vollidioten der absoluten Welt. Ja. Ja, aber es ist. Aber trotzdem hören sie uns. Es ist ein Phänomen, das man gut nachvollziehen kann, wenn man selber in der Position war. Wenn man selber viel weiß. Es geht ja nicht darum, das Wissen. Es geht darum, dass man sein Wissen für so unfassbar wertvoll und so unglaublich wichtig hält, dass man es einfach jedem präsentieren will. Gab es Antworten darauf? Das bezweifle ich sehr stark. Ja, ich auch, aber also, das würde mich mal interessieren. Das bezweifle ich sehr stark. Direkt Beleidigung, direkt instant. Halt deine Fresse! Ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo ich das Filmfehlerforum endgültig verlassen habe. Weil man merkt irgendwann, man ist. Wobei ich glaube, wenn jemand diese Haltung nachvollziehen kann, dann Leute im Filmfehlerforum. Oder nicht? Deine Filmfehlerforum-Freunde? Die werden das doch verstanden haben. Diese Haltung. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie viele Freunde im Filmfehlerforum. Aber sind nicht alle Filmfehlerforum-Freunde genauso, würden die nicht genauso schreiben? War nicht jeder Beitrag so, oder? Nein. Nee, worum geht's denn eigentlich? Filmfehler zu finden. Hier ist ein Mikrofon im Bild. Ja, sowas halt. Das waren so klassische Sachen. Nee, jetzt finde ich es nicht mehr. Aber ja, sowas in der Richtung. Ich habe letztens wieder Ocean's 11 gesehen und habe einfach da gemerkt, dass einfach wirklich viele Logiklücken einfach drin sind. Es gibt ja diesen sehr bekannten mit den Flyern. Ja, das macht keinen Sinn. Die unmöglich da reinkommen wären. Aber ist mir auch eigentlich egal. Ich check auch immer wieder aufs Neue nicht, wie sie das gemacht haben und bin immer wieder amazed, wenn ich dann nachher bei Wikipedia die Handlung durchlese. Ah ja, stimmt, genau so war's. Ja. Es ist schon einfach so geschrieben, dass du, also beim ersten Mal gucken würde ich sagen, hat das niemand sofort gecheckt, dass man da die Flyer nicht drin sehen kann. Überhaupt nicht, aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel diesen gesamten Handlungsstrang, wo Saul diesen Koffer in den Tresor bringen will. Ne, der gibt sich als irgendwie reicher Typ aus, der sagt hier, ich habe hier einen wichtigen Koffer, der soll in Tresor. Wie heißt der nochmal? Lyman Zerga. Und der muss in den Tresor. Richtig. Weil in dem Koffer sind diese grünen Kristalle, die der Sprengstoff sind. Genau. So. Und dann können die von Young im Tresor von innen an die Tür eingebracht werden. Ja. Aber er tut da auch noch so Senderstöpsel draufstöpseln. Und dann fragt man sich, wo kommen die her? Na, die hatte er ja in seiner Box drin. Ne, der kam ja in dieser Box rein, da war er drin eingesperrt mit begrenzter Luft. Und Endcredits. Und hat da sagen, wo man sich fragt, warum können nicht in dieser Box auch einfach die grünen Kristalle drin sein? Oder die Flyer. Nein, da sind zu viele, aber wo man sich diesen ganzen Koffer hätte sparen können, wenn man hätte einfach die Kristalle da reintun können und es hätte genauso gut funktioniert, weil ja auch diese anderen Sprengstoffmaterialien und der Mensch, der da drin versteckt war, auch so in den Tresor kommen konnte. Also man hätte sich alles sparen können oder auch, es gibt einfach viele künstliche Spannungsmomente, wie zum Beispiel, dass der nur 30 Minuten Atemluft hat, weil er so eine Sauerstoffflasche hat, gebt ihm 2. Gebt ihm 3 von diesen Sauerstoffflaschen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist der Soundtrack cool. Ich sag nicht, dass es den Film schlecht macht. Gib dem 4. Mir fällt es an. Wie viel haben wir? Wir haben 10. Machen wir 8. Das sind dann so die Deleted-Scenes, die dann irgendwie, wo man denkt, Leute, das brauchen wir. Wo man gesagt hat, ja, ich glaube tatsächlich, Steven Soderbergh ist ja nicht doof. Ich glaube teilweise, dass er im Cutting Room gesaß und dann, weil es kann ihm unnötig im Skript aufgefallen sein mit den Flyern, sonst hätte er das nicht gedreht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, kann mir vorstellen, das ist eine typische Sache, die man dann im Cutting Room, wenn man dann zum 8. Mal die Szene guckt, fällt einem auf. Fuck. Aber dann sagt man sich auch, ja, ist aber auch ganz geil eigentlich. Ich glaube, viele Sachen, die an Filmen kritisiert werden, haben die Regisseure sehr wohl auf dem Schirm. Aber die haben einfach gesagt, okay, im Sinne der Spannung und so, und die meisten werden den eh nur einmal gucken, komm, lass es drin. Ja. Lass es diesen künstlichen Spannungsmoment kreieren. Ist doch cool. Vor allem, man hat ja in dem Moment, in dem es aufgelöst wird, so viel Denkaufgabe, den eigentlichen Plan zu verstehen, wie die mit dem SWAT-Team reingegangen sind. Und oh, was war jetzt echt? Was war nachgedreht im Tresor? Ja. Dass der Zuschauer sowieso schon über so viele Dinge nachdenken muss, dass das völlig untergeht. Vor allem, es wurde auch im neuen Star Wars kritisiert, dass die Verfolgungsjagd nicht so richtig Sinn ergibt, weil die Resistance flieht ja. Und dann geht ihnen ja der Treibstoff aus. Ja. Da die im Weltall sind, kann man sagen, es gibt keinen Widerstand, also bleiben die auch sehr, sehr schnell noch. Ach so, die First Order wird aber die ganze Zeit weiter beschleunigt. Die haben ja auch noch, theoretisch haben die ja auch noch Treibstoff für Lichtgeschwindigkeit. Da haben Leute vorgeschlagen, ja, die könnten doch einfach mit Lichtgeschwindigkeit so lange Lichtgeschwindigkeitssprünge machen, ganz kurze, bis die vor der Resistance sind, um die dann abschießen zu können. Ja. Ja, klar kann man das machen, wäre halt ein mega boring Film. Was wäre das denn für ein Film? Wo die ganze Zeit, jetzt ganz kurz, und wieder aufhören. Und dann sind sie, wir sind 400 Parsecs zu weit. Okay, nochmal. Jetzt mal zurück. Jetzt, wenn wir das nur 8-mal machen, müssten wir ungefähr davor sein. Wo man denkt, ja, okay, alles klar. Wo Ryan sonst auch sagen musste, wollt ihr diesen Film haben? Okay, hier, wir cutten ihn euch zurecht. Ist dann halt scheiße. Aber das fand ich so lustig, weil die Vorstellung, klar kann man viele Logiklücken weglassen, aber dann halt für den Preis eines schlechteren Films. Aber das stimmt, du brauchst gar keinen Treibstoff, um dich hier im Weltall zu bewegen. Wenn du aber die First Order beschleunigt ja weiter. Von daher, hol dir die ein. Also, während die einen keinen Treibstoff mehr haben, beschleunigen die First Order, die verfolgt ja weiter. Ja, aber die du wirst ja nicht langsamer, wenn du kein Gas mehr gibst. Nee, aber du wirst schneller, wenn du noch mehr weiter Gas gibst, während die anderen nicht mehr beschleunigen. Wenn du weiter beschleunigst, wirst du schneller. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Nee, du kannst unendlich schnell sein. Nein. Bis Lichtgeschwindigkeit halt. Wenn du auf der Autobahn fährst und dein Gaspedal drückst und die Gaspedalposition behältst, hört ein Auto irgendwann auf, schneller zu werden. Ja, ja, liegt an deinem Auto aber. Das liegt nicht, also wenn du kein, das liegt an deinem Auto, weil das runterregelt irgendwann. Im Weltall kannst du unendlich, du kannst ja bis Lichtgeschwindigkeit theoretisch beschleunigen, im Star Wars-Universum. Wirklich? Ja. Was ist das denn für eine Regel? Ein Auto kann nur 120 fahren. Also können alle Dinge, die beschleunigen, die ganze Zeit nur 120 fahren. Warum kann dann ein Flugzeug schneller fahren zum Beispiel? Wenn's die ganze Zeit beschleunigen? Nein, weil natürlich jedes Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit hat. Aber du kannst nicht einfach dadurch, dass du länger beschleunigst, eine beliebig hohe Geschwindigkeit erreichen. Irgendwann nee, natürlich nicht. Lichtgeschwindigkeit wäre Schluss im Weltall. Nein, aber auch so nicht. Aber guck mal, die können doch auch theoretisch Lichtgeschwindigkeit fliegen. Aber ganz kurz, beim Auto sind wir uns einig. Das ist irgendwann runterregelt, ja. Aber viele auch. Was meinst du mit runterregelt? Also beim Lamborghini kann auch schneller fahren. Ja, dann aber auch ein Lamborghini erreicht niemals Lichtgeschwindigkeit. Ja, weil dann der Motor irgendwann sagt, nope, no way. Ja, aber das ist doch die Höchstgeschwindigkeit, ja, dass der Motor irgendwann sagt. Nur wir reden gerade von einem Vehikel, was theoretisch Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, deswegen meine ich. Ja, im Lichtgeschwindigkeitsmodus, das ist ja nochmal was anderes. Aber der Lichtgeschwindigkeitsmodus ist ja nicht, dass man einfach so lange Gas gibt, nee, bis man über 2 Jahre hinweg. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn du keinen Luftwiderstand hast. Aber auch da muss es doch irgendwie. Also meinst du auch jetzt schon, könnte eine moderne Rakete im Weltall Lichtgeschwindigkeit erreichen, wenn sie nur lang genug beschleunigt? Darauf möchte ich keine Antwort geben. Die Frage ist mir, das kann ich meinen Anwalt. Nee, er hat gefragt, ob ich nicht glaube. Haben wir nicht? Dass, die Frage war mir zu kompliziert vor allem gestellt. Cut 3 Minuten zurück. Glauben die Leute eigentlich, wir sind komplett bescheuert? Yo! Piu, piu, piu, piu! Vollkommen dusselig. Ich bleib bei meiner Meinung, auf jeden Fall. Gerade bei der Motor sagt halt irgendwann, ich kann nicht weiter beschleunigen, weil ich eine Maximalgeschwindigkeit erreiche. Du siehst ja auch die Drehzahl hochgehen. Aha, die Drehzahl. Der Motor sagt ja irgendwann kommst du in den roten Bereich. Beim Lambo zum Beispiel kannst du so weiter beschleunigen, wenn du auf Gas drückst komplett, beschleunigt er so lange weiter, bis er irgendwann in dem roten Drehzahlbereich. Ja. Die Drehzahl eines Motors sagt irgendwann, nein, Feierabend. Bei dem Raumschiff der First Order, würde ich mal behaupten, sagt die noch lange nicht Feierabend. Ab einem gewissen Punkt mit Sicherheit. Aber auch im Weltall, wenn du weiter beschleunigst, weiter Treibstoff verdonnerst, wirst du einfach auch schneller. Ich sag auch, eine Rakete hat eine Höchstgeschwindigkeit. Komm, ruf mal an nach Friedel an, wir haben jetzt die Nummer. Ich sag auch, dass eine Rakete eine Höchstgeschwindigkeit hat. Ich rufe Philipp Hauptmann an. Aber ganz kurz, bevor wir uns jetzt im Gespräch in Widersprüche verstricken. Was genau behauptest du? Ich behaupte, dass du, sobald du weiter beschleunigst, schneller wirst. Übrigens, also, die einfache Theorie ist, rein theoretisch, in der theoretischen Physik, kannst du Gravitation erzeugen, wenn du die ganze Zeit kontinuierlich mit 9,81 Meter pro Sekunde beschleunigst, bist du weiter beschleunigt, bist du die ganze Zeit schneller und kannst dementsprechend wie auf einer Erde stehen, wenn du auf der Rückwand des Flugzeugs, der Rakete, wenn du durchs Weltall rast. Dementsprechend müsstest du immer weiter beschleunigen. Und immer weiter beschleunigst, wirst du halt immer schneller. Aber du, auch wenn du zum Beispiel jetzt einen unendlich hohen Berg runterfällst, hört deine Fallgeschwindigkeit auch irgendwann auf, höher zu werden. Ja, aber nur, weil du einen Luftwiderstand hast, der zur Masse, die ja größer wird, je schneller du bist, ähnlich genau groß wird. Und ohne Luftwiderstand wirst du irgendwann Lichtgeschwindigkeit erreichen? Ja. Aber das ist ein doofes Beispiel, weil dann müsste irgendwo Gravitation sein. Ruf ihn das an, ruhig. Also, ich bin mir sehr sicher. Ich bin der Meinung. Okay, ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr ganz sicher. also, wir sagen, wir haben eine Rakete, die im Weltraum ohne Luftwiderstand beschleunigt. Im Weltraum beschleunigt. Da brauchst du auch keinen Luftwiderstand aushebeln. Naja, ist man nah an einem anderen Planeten dran? Nein, im fucking Weltall. Weltall. Ist der Filmfehler, Florian. Da hast du wieder 100 Satelliten in der Nähe, die dir im Weg rumfliegen. So, da ist er pedant. Also. Ich behaupte, wenn man beschleunigt, wird man immer schneller im Weltraum. Du sagst, hörst irgendwann auf, schneller zu werden. Eine Rakete beschleunigt im Weltall, ohne Luftwiderstand, mit unendlich viel Treibstoff. Genau. Erreicht diese Rakete irgendwann Lichtgeschwindigkeit oder ist irgendwann Schluss? Hallo Philipp, du bist gerade im Podcast, UFO. Hallo, wir haben eine Physikfrage für dich. Sehr gutes Timing. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Hallo, Stefan. Hallo. Hi, grüß dich. Hi. Du, folgendes. Es geht darum, eine Rakete beschleunigt im Weltraum. Ja. Okay, soweit so gut. Kein Luftwiderstand. Die Rakete beschleunigt mit ihrem Raketenantrieb. Das ist ja im Weltall. So. Die Frage ist jetzt. Welchen Raketenantrieb? Okay, ja. Die Frage ist jetzt, wird die Rakete immer schneller. Wenn sie weiter beschleunigt? Wenn sie weiter beschleunigt oder erreicht sie irgendwann eine Höchstgeschwindigkeit? Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel. Was ist eure Vermutung? Also, Stefan behauptet, die Rakete beschleunigt immer weiter, bis sie irgendwann Lichtgeschwindigkeit erreicht. Ich behaupte, die Rakete wird irgendwann nicht mehr schneller. Wie kommst du darauf, dass sie nicht schneller werden? Ja, eben, du Vollidiot, habe ich da auch gerade gesagt. Was soll denn ja, da verhindern? Ja, weil so ein Raketenantrieb ja auch irgendwie eine Höchstgeschwindigkeit hat. Nein, der kann einen Treibstoff ausgehen oder sowas. Warum hat denn ein Auto eine Höchstgeschwindigkeit? Habe ich mir auch erklärt. Nee, weil der Motor nur eine gewisse Leistungskraft hat. Ja, und was hält das Auto zurück? Die Luft, du Vollidiot! Das habe ich mir auch gesagt. Ja, und die Energie, die im Benzin steckt, oder dass halt Motor nicht generell unendlich viel Kraft erzeugen kann. Reibung und Luft, du Vollhonk! Also soll das heißen, Stefan hat recht. Leider wieder mal Stefan. Ach komm, was heißt denn hier wieder mal? So wieder mal recht gehabt. Das Wording von Philipp Hauptmann. Vielen Dank. Ich habe das genauso erklärt. Es gibt ja auch sowas. Also, lieber Florentin, es gibt da durchaus ganz tolle Ideen. Ich will jetzt nicht so, also alles noch Spekulation, Science Fiction, aber es gab jetzt zum Beispiel die Idee, für Proxima Centauri zu fliegen. Das ist unser nächstes, sag ich mal, Sternsystem. Mit diesem kleinen Ding, mit dem Laser. Wahrscheinlich 3 Lichtjahre. Und dazu zum Beispiel gibt es die Idee, wie man da hinkommt, ist, indem man einen sehr neumodischen, lichtbetriebenen Antrieb benutzt und dann eben effektiv einfach lange, sag ich mal, schiebt. Und dann irgendwann sind die Dinger, diese kleinen Satelliten, die man hinschicken möchte, sehr, sehr schnell, weil man sehr lange draufballern kann. Das ist eine Idee von Stephen Hawking, mit Laser beschleunigen. Habe ich auch von bekommen. Hast du denn The Last Jedi gesehen? Aber ja, habe ich gesehen. Wieso? Ja, da gibt es doch die Szene, dass das große Schiff des Imperiums, Raumschiff, hinter dem Rebellenschiff herfliegt. First Order. First Order. Aber das ist eine ganz philosophische Frage. Also, ich meine, über die Logik von Star Wars zu diskutieren, ich weiß nicht, ob da noch die Zeit reicht. Aber ich muss sagen, da kann ich gerne mal eine persönliche Meinung mit reinbringen. Warum, habe ich mich gefragt. Gibt es da nicht bessere Ideen als das? Das ist ja echt ein komischer Aufhänger für einen Film. Aber gut. Das war Philipp Hauptmann. Aber ganz kurz, unabhängig davon ist. Stefan, erklär mir das mal. Aber ganz kurz. Warum gibt es Treibstoff und Schilde auf einmal in Star Wars? Wo kommen die denn auf einmal her? Schilde gab es immer schon. Ja, aber nicht so hundertprozentig, wer alles abdingsbums. Das war immer nur so komische Wabe. Klar, deswegen mussten wir auch nach Endor und den Schildgenerator kaputt machen. Ja, aber so don't mess with Star Wars. Dass da irgendwie was aufgehalten wird, ist doch ganz neu. Dass dann Schüsse nicht durchkommen oder so. Aber ganz kurz, du würdest sagen, dass das durchaus, wenn Star Wars jetzt nach unseren physikalischen Gesetzen funktionieren würde, wäre das unlogisch, weil das verfolgende Schiff ja immer schneller werden würde, weil es ständig beschleunigt. Aber die anderen auch. Ja, bis Treibstoff ausgeht. Ja, aber es wird ja gesagt, die haben die gleiche Geschwindigkeit, die holen sich nie ein. Nee, die anderen sind sogar schneller. Die sind leichter. Deswegen sind die schneller. Und solange die Treibstoff haben, können die nicht einholen. Aber Moment mal, aber ganz kurz, wenn der. Das ist schon so, dass das scheiße dumm ist manchmal, also in vielen Fällen. Deswegen macht man das ja auch nicht. Okay. Weil wenn wir einfach immer nur schneller werden, bringt ja erstmal nichts. Also auch so, du weißt, wo du hin willst. Vor allem großes Problem, wenn du ganz schnell bist, musst du auch wieder bremsen, wenn du stehen bleiben willst. Und das musst du ja auch alles mit deinem Turbinen machen. Deswegen ist das also gerade in der heutigen Raumfahrt nicht so eine schlaue Idee, wahnsinnig schnell zu werden, ne? Weil du dann für jeden Scheiß, den du machst, immer extrem viel Energie brauchst. Du brauchst auch immer mehr Energie. Willst du gerade so schnell werden, wie du kannst, wie du musst eben. Ja. Nun gut. Mir gefällt deine Antwort nicht, aber ich beuge mich der Wissenschaft. Stefan, du hattest recht. Vielen Dank, Philipp, für dein Fachwissen. Ciao. Mach's gut. Ciao. Oh, ist richtig geknickt. Oh. Das heißt aber, beide Schiffe müssen auch genau die gleiche Beschleunigung haben. Nee, die Resistance ist schneller, einfach ein bisschen. Weil die leichter sind, haben die ja gesagt. Deswegen sind die schneller. Dementsprechend also dann wird der Abstand langsam immer größer. Weg. Genau, wird ein bisschen größer. Nur irgendwann geht der Treibstoff aus. Sehe ich das richtig, dass Zuhörer, die Ocean's 11 und The Last Jedi nicht gesehen haben, 80% dieses Podcasts skippen können? Die wollen es irgendwie ihrer Freundin zeigen oder ihrer Mutter und dann, gleich sind die wieder, gleich sind die wieder lustig. Nee, gleich reden sie wieder über Lakritze, das verstehst du auch immer. Du magst doch Lakritze. Ich spiel kurz vor. Ja, aber bei Last Jedi kann das auch nicht. Aber kurz zu deiner pedantischen Vergangenheit. Ich war ähnlich. Ich war tatsächlich ähnlich. Mir ist neulich eingefallen, weil ich das spannend fand. Es gab damals ein Börsenspiel. Das gab es bei uns auch. Genau, ein Börsenspiel, wo man quasi fiktiv ab einem gewissen Startpunkt Aktien kaufen muss mit Spielgeld in so einem Programm und dann in den Realtime-Aktienwerten halt die Gewinne erzielt oder halt Verluste erzielt. Und am Ende, an irgendeinem Punkt, nach, glaube ich, 3 Monaten, ist Stopp. Und wer am meisten Geld in seinem Depot hat, gewinnt. Und ist dementsprechend der Sieger. Ich habe das damals ein bisschen ernst genommen. Also man muss sagen, ich habe es sehr ernst genommen. Meine Tante ist Anlageberaterin. Ich sie direkt angerufen und habe gesagt, kannst du mit sämtlicher Analysebögen schicken und so. Und sie gesagt, oh klar, warum nicht? Weird, komisch, dass mich ein 8-Jähriger fragt. Nee, ich war viel lächerlich alt. Ich war, glaube ich, wirklich 16 oder so und habe dann von ihr die ganzen Analysebögen bekommen und geguckt, ja, und BMW hat da und da stellt die Quartalszahlen vor. Okay, und hier gibt es auch noch Nachhaltigkeitspunkte für BMW. Direkt, okay, gekauft. Da habe ich mich jetzt reingenördet, so richtig eklig reingenördet. Mhm. Auch sämtliche soziale Kontakte abgebrochen fürs fucking Planspielbörse. Und dann habe ich mich reingehört und tatsächlich massiv gewonnen. Und habe dann halt den ersten Preis gemacht. Und dann habe ich 200 Euro bekommen. Mhm. Und dann musste ich zur Sparkasse gehen. Und musste dann, kam auch die Presse, der Hellwige Anzeiger hat dann ein Foto gemacht. Und ich dachte mir so, cool, richtig geil. Bis ich dann gesehen habe, gegen wen ich da eigentlich die ganze Zeit gespielt habe. Was dann einfach achtjährige kleine Jungs und Mädels waren, mit großen Augen, in diesem typischen Alter, wo man noch diese Umhängeportemonnaies hat und so einen Schlüssel um den Hals, die sich gefreut haben, dass sie da sein können. Und dann kommt Stefan Tietze, der lächerlich groß ist, doppelt so groß wie alle anderen, vom Team Buy or Die reingelaufen und hat den ersten Preis gemacht. Fucking 200 Euro. Und nachhaltig Preis. Auch an Stefan. Kein Team. Ich habe nicht mal ein Team gehabt. Einfach alleine hingelaufen. Preis genommen. Und ich. Auf dem zweiten Platz der Inklusionskindergarten. Geht leider leer aus. Schade. Kein Geld fürs Kinderhospiz. Denn den Preis hat Stefan Tietze mit Buy or Die geholt. Wirfst mit Geld durch die Gegend hier. Sehr schön. Hier, steckst du in dein Portemonnaie um deinen Hals, ey. Steckst dir ein, bück dich, komm schon. Dein Hello Kitty Portemonnaie hier, nimmst du. Planspielbörse, das war der Scheiß. Ich guck mal gerade, ob es da mal irgendwie Artikel zu gibt. Bei uns gab es auch Planspielbörse und ich habe mich auch ein bisschen reingefuchst. Ich hatte aber wenig Ahnung, ich war aber sehr ehrgeizig. Und was ich gemacht habe, ich habe ständig die Aktien wieder neu gekauft und wieder verkauft und wieder neu gekauft. Und dann habe ich wieder meine Entscheidung bereut, habe meine Aktien wieder verkauft und wieder neu gekauft. Ja. Und am Ende hat es alles kaputt gemacht, weil ich die zu viel Gebühren, gekauft hast. Und die Gebühren haben mich aufgefressen und es war kompletter Bullshit. Und auch irgendwie am Ende, die ganzen Mathematik-Cracks haben sich reingearbeitet. Und am Ende hat das komplette Slacker-Team gewonnen, aus der letzten Reihe, die am ersten Tag gekauft haben. Ja, was sollen wir alles von unserem Geld kaufen? Ja, kauf halt irgendwie Allianz. Alles auf Allianz. Und vergessen haben. Und dann, ja, okay, cool, jetzt haben die gewonnen. So, wirklich? Ach so, wir haben das Passwort verloren. Yeah, das gibt doch den Artikel. Tristan, Fabian, Stefan und Kevin heißt das Team. Tristan, Fabian, Stefan und Kevin gewinnen, was für ein kreativer im Verbandsplatz Titel. Und noch einmal 50 Euro für Buy or Die. Sein Foto dabei. Ja, aber das, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe die wesentlich jünger in Erinnerung gehabt. Ich weiß aber nicht, die waren aber auf jeden Fall nicht in meinem Team. Die waren irgendwie von der Kreis. Oh, wie, aber auch wie ernstig, glücklich, wie erfolgreich. Du hast wirklich diesen Warren Buffett-Blick. Einfach so dieses, ihr seid alle arm wegen mir. Auch dieses Hemd. Alle haben sich so. Ey, du dachtest ja wirklich, du bist der nächste Gordon Gekko. Einfach so ein bisschen ja, so. Ich ziehe das in die ganze Finanzwelt. Ich glaube, Gordon Gekko war auch meine erste Idee für einen Namen. Der erste Name für meinen Gekko. Oh. Gut. Aber das ist wirklich. Aber das finde ich ganz interessant. Du kommst von deinem Weg Filmfehlerforum, ich komme von Buy or Die und zusammen machen wir das Arschloch-Podcast. Ja, und du hast noch 250 Euro mitgenommen. Und ich nichts. Und ich habe mich mit 16 Jahren in so einem dummen Forum rumgetrieben. Das finde ich wirklich lustig, ja. Ich habe neulich, ich habe irgendwie angefangen, in meinem Zimmer eine Geschichte zu plotten. Und dann habe ich natürlich nichts hingekriegt, weil ich zu faul bin und meinen Arsch nicht hochbekomme. Und dann dachte ich mir, ja komm, holst du halt Karteikarten und holst halt eine Korkwand, holst halt Pinnnadeln und so. Du hast doch schon eine Korkwand, du hast doch schon so eine Wand. Das war die Ach Geschichte, so. Die ich gerade erzähle. Mhm. Und dann jetzt hole ich mir auch noch rote Bindfäden. Um Dinge zu verbinden. Und dann, oh Gott, vor allem der Blick von der Verkäuferin, die sieht, dass ich gerade diese Pinnnadeln und roten Bindfaden kaufe und eine Korkwand. Ich glaube, die und Alufolie. Karteikarten hatte ich schon. Aber Korkwand, rote Bindfäden und diese Pinnnadeln, die hat wirklich so, es war so, geht das ihre Hand zur Kasse oder zu diesem roten Knopf unter der Kasse? Ja. Einfach so, ruf den Filialleiter an oder kannst du die Sachen bei mir kaufen? Ja. Das war mir so hardcore unangenehm. Aber den Bindfaden hast du nie benutzt? Nee, ich habe den dann genug. Ich wollte den eigentlich benutzen, nicht um Dinge zu verbinden, sondern einfach um die Wand in unterschiedliche Teile zu trennen, in Akte zu trennen. Und dann ist mir nicht eingefallen, dass man auch Krepppapier benutzen, diese Kreppbänder benutzen könnte oder irgendwie was anderes. Ich habe einen roten Bindfaden gekauft. Und dann, während ich das zur Kasse bringe, fällt mir so ein, na shit, okay, komm, judge me, come on, bring it on. Das war echt unangenehm. Was machst du gerade so? Führ mich mal durch deinen Alltag. Ach, ich... Viel Zeit, ne? Viel entspannen, ich bade viel, ich erlebe meinen Körper. Und ansonsten. Es gibt jetzt, wo du Körper entdecken sagst. Ich habe jetzt von einem Sexspielzeug gehört. wo, das ist halt so ein Flashlight. Mhm. Flashlight, also das deutsche Wort ist nicht so schön. Taschenmuschi kenne ich nur als deutsches Wort. Gibt es ein anderes, besseres deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne. Aber ich glaube, aber Flashlight finde ich nicht schlecht. Vielleicht sollten wir es auch irgendwie Toschenlampe oder so nennen. Einfach, wo man sein Glied halt reinführt und das dann vibriert. Taschenschlampe. Und halt vaginal, ja, auch nicht wesentlich besser. Oh. Aber wo man dann, was dann auch vibriert, was dann so Vaginalverkehr oder Oralverkehr darstellt. Ich glaube, man kann auswählen, ne? Zwischen drei. Genau, richtig. Den Best of Körperöffnungen. Genau. Den Top 3 Körperöffnungen. Genau, Ohr, alles. Er kann alles mitnehmen. Und dann gab es eine Werbung von Rocco Siffredi, diesem Pornodarsteller. Und er hat gesagt: 1500 Filme, 5000 Mal Sex, ein bester Orgasmus. Und ich dachte erst, also hat sich herausgestellt, er meint sich selber. Er hat so viele Filme gedreht, er hat mit so vielen Frauen geschlafen und er hatte damit den besten Orgasmus. Ja. Erst habe ich aber gedacht, man kann damit Filme gucken und erlebt dann simultan zum Film die Gefühle einer Person beim Sex. Ach so. Angenommen, du guckst eine entspannte Game of Thrones Folge, wo es dann irgendwann mal zur Sache geht. So. Und dann hast du halt deine Taschenlampe an deinem Glied stecken und dann, wenn Daenerys mit Jon Snow schläft, mimt die das nach, dachte ich. Ist halt immer schlecht, wenn es so eine Parallelmontage ist zwischen immer Schlacht und Sexszene und du immer hin und her geschnitten wirst. So, Penis ab. Die Schlachtszene. Come on, Alter. Aber ich glaube, so was Ähnliches gab es mal. Das habe ich mal gesehen. Da waren so ein, also das war dann so ein Kasten, wo innen so Art Fließbänder drin waren, die auch mit so diesem Gummizeug bestrichen waren, die dann auch so hin und her gezogen haben, sozusagen, dass du nicht mehr selber bewegen musst, sondern nur dein Glied auch einführst und es einfach hin und her und bobbelt. Und am Fließband. Und das Gefühl kannst am Fließband. Du tatsächlich synchronisieren mit dafür vorgesehenen Pornofilmen. Ja, das hat die nämlich dann auch. Wo halt dann irgend so ein Praktikant die Vor- und Hinterbewegungen einfach. Ja, wie bei diesen D-Box Motion Seats im Kino. Ja, genau. Und dann das irgendwie überträgt oder sowas. Aber da musst du dir bestimmt so einen Treiber installieren und dann läuft der aus, dann ist der neue Patch und dann so, ach, oh, scheiße, jetzt ist alles asynchron und dann habe ich eh Bildtonschere und dann, ach, oh Gott, das ist damit. Ja, vor allem, manche Geräte dürfen nicht kaputt gehen, denke ich mir dann auch. Also, wenn das kaputt geht und man einfach mal sagt, so, und jetzt mache ich mal so eine 90-Grad-Biegung und dann steckt halt in diesem technischen Gerät, die ja durchaus auch Defekte haben können, dein Glied, das ist doch furchtbar. Ja, aber dann bist du reich. Ich denke nur, wenn du sonst bist du reich. Weil dann kannst du die Firma verklagen. Das ist dein erster Gedanke? Du kriegst 10 Millionen. Ah, ich bin reich. Ja, kriegst 10 Millionen. Ja, gut. Ist die Frage, wie viel ist dir dein Glied wert? Nee, mein erster Gedanke wäre, okay, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Ja, aber dafür kann ich Geld bekommen. Ich kann mir für Geld ein Kind kaufen. Kinder kaufen. Das ist mein erster Gedanke. Ich kann mir Kinder kaufen. Naja, das fand ich schon interessant. Weil das, glaube ich, gibt es noch nicht. Also jetzt anscheinend doch. Aber mein Gedanke war, sowas wäre cool zu erfinden. Dass du halt einen Film guckst und dann nebenbei die Gefühle merkst. Das war auch bei diesen D-Box. Ich glaube, es ist generell bei Filmen so, dass wenn du die anschaust, sollst du die Gefühle merken. Bei diesen D-Box Motion Seats hattest du ja nicht nur Wasser zwischendurch auch, als dir dann beim Date einfach Wasser eingegossen wurde, wo dann so eine Fontäne in mein Gesicht kam, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein Kellner gewesen? Mit wem bin ich das Glas gerade oder was? Mit wem identifiziere ich mich hier gerade? Mit den Wassermolekülen. So wirklich bei jeder erdenklichen Wasserszene. Jemand trinkt einen Schluck, batz, Wasser ins Gesicht. Bin ich der Gaumen, und dann bin ich die Zunge? Und dann kam eine riesen Schussszene, wo man so langsam, und dann kam so ein Hauch, so ein, als ob jemand so neben dir steht, der pustet. Und kurz so ein Luftstoß auf den Kopf. Wo ich mir dachte, so fühlen sich Schüsse an? Geil. Und dann waren auch jegliche Stakes in dem Film, waren weg. Jemand fällt aus dem 18. Stock, knallt auf den Boden, kurz so ein, jemand piekst dir so in den Rücken. Da dachte ich mir, ja, okay, das tat offensichtlich nicht weh. Ja. Ich weiß nicht, es macht alles kaputt. Und dabei ja auch so ein bisschen bei den Pornos. Das war echt kompletter Bullshit. 4D. Ist das die vierte Dimension? wenn ich jetzt Stephen Hawking fragen würde. Ich rufe Philipp an. Ist die vierte Dimension Rumgerüttle? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die fünfte Dimension ist ein Geruch. Ich war noch im Kino und da gab es eine Werbung, die lustig anfing, aber dann nicht lustig gemein war. Ich weiß, was du meinst. So. Die mit dem Kinderschütteln. So, ganz kurz. Yes! Und Pointe versaut, Pointe versaut, Pointe versaut. Vielen Dank, denn das ist unsere Strategie. Das fand ich ganz, also erst, die fing lustig an irgendwie. Und ich weiß nicht mehr genau, was da der Gag war. Aber du machst halt einen Gag und das Publikum lacht. Kinopublikum, geile Werbung, cool. Was kriegt man, ein Auto oder so? Okay, cool, cool. Nächste Szene irgendwie, man lacht wieder, geil. 40% aller Kinder, die geschüttelt werden, sterben. Ja, das war die. Genau. Oh. Schüttelt niemals eure Kinder. 30% werden behindert, alle anderen sterben. Ciao. Und dann, aber man dachte halt noch, wenn man so konditioniert war, geile Szene. Geile Szene. Okay. Sorry. Und dann bin ich, als ganze Kino hat noch gelacht, weil es so konditioniert war. Ja, Gag. Und dann plötzlich war so ein Vakuum. Man hat so alle Freude, wie so die Dementoren, alle Freude wird aus dem Raum gesogen. Und dann dachte ich mir aber auch, das Wort schütteln, richtig, ist nicht gut, um dieses Problem, dass Kinder behindert werden und sterben. Schüttel dein Kind nicht, ist auf eine Art eine lustige Aussage. Kinder schütteln. Na, ich dachte, meine erste Reaktion war, oh, zweite Reaktion, definiere schütteln. Weil was ist denn zum Beispiel mit dem allseits beliebten Hoppe-Hoppe-Reiter? Ja, es ist Hoppe-Hoppe. Ist das Schütteln? Es ist alles eine Schublade. Schütteln, Hoppe-Hoppe-Reiter, Bumsebiene, Rütteln, Schubsen. Was ist Rütteln? Ja. Also Rütteln wäre für mich ein seitliches. Ja, Rütteln aber ist schon, Schütteln ist nach vorne und hinten. Aber in Rütteln steckt für mich schon mehr Aggression als in Schütteln zum Beispiel. Dieses Schütteln, dieses alles so schön. Was ist Wackeln? Ja, hör auf, deinem Kind zu wackeln. Ich fand das ganz falsch. Ich fand das Wording komplett unangebracht dafür. Aber es bleibt in Erinnerung und ich habe seitdem auch tatsächlich viel weniger Kinder geschüttelt als ich. Ich habe danach aufgehört. Ich habe danach sehr wenig Schüttelprobleme mit Kindern. Habe ich auch nie gehört. Hast du davon gehört, dass Schütteln zum Problem wurde? Ich habe mal so eine Doku gesehen über so einen Typen, dem ging es richtig dreckig. Weil er geschüttelt wurde? Und die Mutter wurde gezeigt und die Mutter hat gesagt: Ich habe den so geschüttelt, der jeden Tag, Alter. Der so geschüttelt. Aber so hochwerfen darf man. Und so am Fuß nehmen und nach unten baumeln lassen? Baumeln. Baumeln. Es ist, glaube ich, nicht lustig, aber es ist echt. Es ist auch selten. Doch, in dem Moment fand ich schon lustig, weil es wirklich so ein: Hey, wir sind alle hier, wir haben echt Spaß, geil, cooler Film, wir schauen Star Wars an. Schüttel so. Euer Kind nicht. What? Ja. Uff, okay. Sorry. Ja, aber nein, Leute, ernsthaft, schüttelt eure Kinder nicht. Lass das mal. Nee, schüttelt eure Kinder nicht. Rütteln. Hier wurde aufgeschüttelt, glaube ich. Was ist, wenn das Kind tanzt? Darf das Kind sich selbst schütteln? Meine Mutter, shake your booty? Meine Mutter hat mir erzählt, das lässt mich rückblickend echt zweifeln. Sie hat gesagt, sie wusste lange nicht, dass sie mit mir schwanger ist. Und hat dann auch, weil sie auch noch ein bisschen geraucht hat und getrunken hat, ist sie zu ihrem Arzt gegangen. Ja, ich weiß ja jetzt erst sehr spät, ich habe noch ein bisschen was getrunken und ein bisschen was geraucht. Ist das ein Problem? Und die Ärztin hätte wohl wortwörtlich gesagt, nee, solange sie nicht wissen, dass sie schwanger sind, ist es auch kein Problem. Das habe ich auch letztens gehört. Und dann denke ich mir, okay, das war keine Ärztin. Das war die Frau, die sich offensichtlich in einem Van oder so untersucht hat, irgendwie in einem Fabrikgelände, in so neben Stacheldraht und Spritzen irgendwie geguckt hat mit ihrem geklauten Ultraschallgerät. Und dieser Satz kam nicht von einer Ärztin. Aber das habe ich auch schon mal gehört. Und ich hatte ähnlichen Unglauben. Wo wurde sie untersucht? In der Wüste Gobi in so einem Wohnwagen. So, Entschuldigung, ich muss kurz weiterfahren. Das ist wieder grün geworden. Ja. Aber habe ich auch gehört tatsächlich. Naja, es gibt natürlich schon so Placebo-Effekte und sowas, wo man jetzt erstmal intuitiv sagen würde, das funktioniert doch nicht. Aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch bald unseren ersten Gynäkologen-Gast hier begrüßen. Ja, im Podcast-UFO, um das zu klären. Aber ich habe es auch schon mal gehört. Ja, also man Placebo glaube ich ja auch dran. Das finde ich ja auch, das macht ja auch alles Sinn, dass es um die Psyche geht und sowas. Aber bei sowas denke ich mir, das ist schon ein Problem. Also ich meine, wenn man raucht die ganze Zeit und jemand Lungenkrebs bekommt, kannst du ja nicht sagen, ich wusste nicht, dass es Lungenkrebs gibt, also kann ich ja auch nicht krank werden, weil ich ja gar nicht von der Folge wusste. Ist ja auch alles ein bisschen fragwürdig. Du wirst ja trotzdem krank, weil der Körper sagt, holy shit, hier wird es langsam ziemlich düster. Vielleicht wird das Kind ja auch gar nicht tatsächlich vom Rauchen krank, sondern vom schlechten Gewissen, das die Mutter hat. Wenn sie weiß, fuck, ich bin schwanger, ich rauche trotzdem. Und dieses schlechte Gewissen kriecht durch die Adern hin zu dem Kind und macht's kaputt. Krebs ist im Grunde auch nur ein schlechtes Gewissen. Ein zu starkes schlechtes Gewissen. Kriecht doch was durch die Wände. Hörst du das nicht? Hörst du das nicht? Wie der Basilisk. Und wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass es mit Stefan bergab geht? Naja, es gab einige Hin- es gab rote Fahnen. Ja, rote Fäden. Und das ist die Florentin-Will-Garantie. Aber mal im Ernst, ihr kriegt doch was für die Wände. Sag mal, ich hab doch einen Käfer im Kopf, oder? Jetzt mal ohne Witz. Mal im Ernst. Ich sag im Ernst, ich hab doch Maden unter der Haut. Oh. Ich hatte eine ganz irrationale Angst vor Krätze eine sehr lange Zeit in meinem Leben. Mhm. Weil ich so ein Buch, also man sollte auch Kindern kein Lexikon schenken, weil da sind auch furchtbare Dinge drin. Mhm. Und dann bei K habe ich immer Krätze gelesen. Ich habe bei C irgendwann Krätze gelesen und ich dachte, jetzt stimmt alles nicht mehr. Ich habe irgendwann Krätze gelesen und dann war halt dieses Bild von diesen kleinen, fürchterlichen Dingern, die immer durch deine Haut kriechen und dann, man sieht die dann auch, wie die durch deine Haut kriechen und dann siehst du so kleine, wie so kleine Pusteln, aber es sind keine Pusteln, sondern es sind die Tiere, die unter deiner aber fucking Haut kannst leben. Kannst du die da nicht totdrücken? Nee, die sind zu schnell. Wirklich? Die sind rasant, die sind fix. Aber bewegen die sich einfach Offroad oder sind die auf Adern oder so? Nee, die sind Offroad unterwegs, glaube ich. Die können schon sagen, nee, jetzt gehe ich hier steil rechts. Die können hin, wo sie wollen. Ich glaube, die sind Offroad, ja. Die können sagen, die können nur hin, wo sie wollen. Aber die Haut ist doch nicht einfach getrennt vom Rest des Körpers. Ich denke mir, doch. Ich kann, also das, die fressen sich, glaube ich, auch durch und so. Das juckt ja dann auch. Wie orientieren die sich denn? Das ist ja ultra schwer, so einen dreidimensionalen Körper zu verstehen. Wenn du das, komm Leute, rein, jetzt schnell. Und dann bist du drin und dann so. Uff. Aber orientieren legt ja fest, legt ja nahe, dass du ein Ziel brauchst. Ich glaube, die haben kein Ziel. Die wollen ja irgendwo hin. Nee, ich glaube, das ist, nee. Warum die wollen suchen die richtige Ausfahrt. Nein, ich glaube, das ist deren Ziel. Deren Ziel ist es, in deinen Körper zu kommen. Und dann ist cool. Dann ist okay. Hier bleibe ich den Rest meines Lebens und suche mir Nahrung. Nahrung. Ja, aber die wollen ja bestimmt irgendwo Eier legen oder irgendwie so ein Kram. Ja, ja. Aber unter der Haut halt. Und das ist ja, ich glaube, da sind die zufrieden. Ich glaube, wenn die erstmal da sind, ist alles cool. So. Da haben die eine gute Zeit, fressen sich durch, entspannt. Und wenn dir jetzt irgendwie so 5 Krätze kommen rein, du atmest einmal tief ein, sagen die dann so, hey, war cool, ich pack's, ich gehe nach links, du nach rechts, oder hängen die dann noch eine Weile miteinander ab? Und trennen die sich erst später, oder ist es dann wirklich, dass man sagt so, jetzt haben wir es geschafft, wie so nach einem Banküberfall, sagen die Gangster so, hey, cool, wir teilen das Geld, ciao, wir sind weg. Oder gibt es da noch so freundschaftliche Bande? Ich glaube, die legen dann Eier und dann sterben sie schnell, relativ. Weil das deren einziges Ziel ist überhaupt. Das ist wie so eine, also wie wenn du ein MMORPG zu Ende gespielt hast, oder sagen wir mal, irgendwie ein Rollenabenteuerspiel irgendwie zu Ende gespielt hast und danach nie wieder was vom Charakter siehst, so ist das auch. Die haben ihr Ziel, die haben einfach ein Lebensziel. Eier legen. Und dann ist gut. Alles jetzt ist ein Bonus. Solange jeder Tag, wo ich nicht plattgedrückt werde von dieser großen Hand, die manchmal kommt, ist ein Bonus. Das ist eine geile Zeit, glaube ich, oder? Ich hab, du hast durchgespielt? Ich hab und dann, durchgespielt. Also du hast deine Eier gelegt, ja. Durchgezockt, du ja. hast die geile Rüstung ja. bekommen, du hast unendlich viele Rubine. Ja. Und dann erstmal ein bisschen machen, was man will. Ja, ist wie ein Bekannten von einem Bekannten, dem gesagt wurde, im Alter von 11 oder so, folgendes, du hast nur noch 10 Monate zu leben. Du hast eine unheilbare Krankheit. Und er lebt heute noch. Und dann denke ich mir auch, geil, eigentlich geil. Das sollte man eigentlich jedem Kind sagen. Weil danach hast du doch eine ja. ganz andere Einstellung zum Leben. Jetzt ist doch alles. Du hast vor allem eine andere Einstellung zu Ärzten. Jetzt ist, ja. Du sollst nicht rauchen. Alles klar, okay. Gut, dann gehe ich jetzt zurück in mein Grab. Du solltest nicht von dieser 12 Kilometer hohen Klippe springen. Alles klar. Okay, sterbe ich sonst wieder? Oh, wie ich vor 3 Jahren gestorben bin. Ciao. Was für ein freches Kind. Sehen Sie? Ich lebe immer noch. Ja, aber das ist doch geil. Dein ganzes Leben ist Bonus. Alles ist cool. Jetzt ist gut. Ciao. Ist Rente so oder ist Rente eher so abspannen? So die ersten stehen auf, gehen nach Hause, Popcorn klebt am Stuhl. Ich glaube, Rente, primär so Bingo und sowas, sagt ja auch aus, dass die dann immer noch gewinnen wollen. Ich glaub, selbst in der Rente. die haben noch Ehrgeiz. Ja, selbst in der Rente denkst du so, mit ihren blöden großen Stiften, wo sie einfach nur auf B19 drücken müssen. Mit diesen lächerlichen großen Stiften. Technisch gesehen ist es ein Stempel eigentlich, oder? Aber es na, ist ein Bingo-Stift. Diese großen Stifte. Und dann, da wollen die auch noch gewinnen. So im letzten Atemzug. Die Susanne hat schon gar, die hat schon Krebs im Endstadium. Die kann schon nicht mehr atmen. Die hat auf beiden Ohren, hat sie nur noch 1% Fähigkeit. Sehen schon gar nicht mehr. Aber mit ihrem dicken Stift will sie noch die Monika ausstechen. Es gibt bei Bingo diesen riesigen Stift, der eine riesengroße Spitze hat, wo man dann so drauf tupft. Und dann die Bingo-Teile anstreicht, die man. Aber stell mal vor, du machst so einen Bausparvertrag. So, Herr Tietz, Sie müssen jetzt nur noch hier unten unterschreiben und du so, ich hab meinen eigenen Stift. Holst ihn raus, oh, einfach. Und ist deine Unterschrift. Dotzt einmal, alles klar. Unterschriftenstempel. Das wäre ja immer geil. So ein Riesenstift, so einen großen. Als Kinder kriegt man ja manchmal in meiner Schultüte zum Beispiel, war so ein riesen Bleistift. So riesig groß, der ist so 1 Meter lang. Müsste man dem Kind nicht einen noch kleineren Bleistift schenken? Ja, ist doch völlig, völlig falsch. Ja, genau, aber ich glaube, das ist so ein Gag. Und dann dachte ich mir auch so bei der ersten Mathe-Klausur einfach, Hat jemand, mein kleiner Stift ist abgebrochen. Hat jemand noch einen Stift? Okay, alles klar, dann muss ich. Und dann steht ich auf. Großen Ton. Legt das Blatt auf den Boden. Geht. Und wie so ein Gondoliere. Einfach so. Oder geht kurz raus. Einfach hier. Din, din, din. Einfach können wir runter. Beide Fenster aufmachen einfach kurz? Runter. Din, din. Danke. Und dann will ich auch das Geräusch des Schreibens. Einfach nur. Ja. Und dann, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Sekunde. Einmal umdrehen. Wie ein Sturm. Mark hängt dran. Der kleine Mark hängt oben am Radiergummi. Aufgespießt. Die Lehrerin hat ein bisschen Angst vor dem Schüler, weil sie technisch gesehen eine Waffe in der Hand hat. Ja, Schulzeit. Ah, es war eine magische Zeit. Ah, ich habe neulich die Bilder gefunden von mir, wie ich im Krippenspiel gespielt habe. Bei meiner Hauptrolle. Ich war die Nacht. Ich war der Sternenhimmel. Man sieht mich, kurz vor meinem großen Auftritt halte ich beide Schilder runter und bin unglaublich aufgeregt. Und dann im zweiten Bild halte ich die beiden Schilder hoch, Sterne, und es ist Nacht. Man sieht sofort, es ist Nacht. Man würde nicht mehr in Frage stellen, dass Nacht ist. Ah, du hattest einmal Tagschilder und einmal Nachtschilder. Nur Nacht. Und die Tagschilder hast du dann so versteckt? Ich hätte keine Tagschilder. Also die Nachtschilder. Die was hast du tagsüber gemacht? Habe ich die runter, einfach nicht hochgehalten. Ich war immer noch da, aber so wie man am Tag weiß, heute dann Nacht wird auch wieder Nacht sein, hat man schon gesehen, gleich wird Nacht sein. Der und dann direkt hoch. Und ich hatte so eine ganz wunderschöne Kleidung. Also guck doch mal bei. Guckt mal bei Instagram, wie es aussieht. Wunderschöne Kleidung. Fantastisch, ey. Aber können wir bitte auf der IMDb-Seite von Stefan hinzuschreiben als Rolle der Nachthimmel? Ja. Was eine unglaublich geile Rolle ist. Ja, es klingt so ein bisschen wie die Königin der Nacht oder so. Es klingt wie eine große Rolle. Ja, der Nachthimmel. Ja. Warst du dieses Jahr wieder in der Kirche in Weihnachten und hast ein Krippenspiel gesehen? Nein, nein. Ich habe ein Krippenspiel gesehen. Der Pfarrer hat tatsächlich wieder Jerusalem als Hauptstadt von Israel aberkannt. Und wir dachten, okay, gut. Er hat gesagt, jetzt wird's politisch. Er wollte nicht Trump nennen, aber er hat drumherum geredet, hat dann gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wir auch dachten, das war ein Kindergottesdienst. Vorne saß die kleine Maria, der kleine Josef und diese Babyborn Christkind. Und dann er steht da vorne mit dem Mikro, ist auch von seinem Pult weggegangen, hat das Mikro so in der Hand genommen und hat also angefangen, so ein Stand-up, so halb Stand-up, halb Kult. Der Spot verfolgt ihn. Ja, Spot wo kommt dieser Spot her? Ist es Gott? Ich wusste, was ist denn jetzt los? Und dann hat er angefangen, ja, dann wurde ja neulich da auch Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Und da leben ja auch viele Menschen, die es nicht so sehen. Ne? Hat auch mit den Kindern auch ab und zu das. So auf die Knie gegangen. Ja, so auf den Knie. So. Oder? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und man kennt es ja im Kindergottesdienst, wo dann oft den Kindern so ein Mikrofon hingehalten wird. So, wo war Jesus geboren? Richtig, genau, in der Krippe. Und so, und dann im Stall mit dem Esel. Und wer war doch dabei? Josef, genau. Und dann auch, ja, und dann wurde ja Jerusalem als Hauptstadt. Und warum ist es nicht gut, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen? Na? Na, kleine Lisa, was ist der Grund? Und Lisa so, naja, weil gut. Weil die Palästinenser das nicht. Gar, richtig, Valerie, richtig, ja, ganz toll. Dann hat er gesagt, und deswegen ist Jerusalem nicht die Hauptstadt von Israel. Und die ganze Kirche, ja, yes. Mach's gut, Leute, ich bin raus, ciao. Oh, du Fröhliche. Alle raus. Er geht nochmal auf den Orgelbalkon. Mach's gut, Leute, ich bin raus. Oh, das ist nicht schlecht, der springt auf die Orgel. Da, mach's gut. Also, Zugabe. Ja, das war ein wilder Ritt, der Gottesdienst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also will ich Kindergottesdienst immer wieder fun. Das ist immer gut, Politik reinzubringen. Warum? Ja, das ist nicht seine Aufgabe im Kindergottesdienst, so politisch zu werden. Das war nicht richtig. Jo. Sind wir durch eigentlich? Ja, wir sind durch, ja. Gut. Gut, in diesem Sinne. kommt gut nach Hause. Durchlebt eine schöne Woche. Geht baden. Geht machen wir mal raus. Irgendwie, das Wetter wird wieder besser. Ja. Geht mal joggen. Fang mal ein neues Projekt an. Sag mal irgendwie, hey, ich hab Lust, ich mache einen Online-Store. Ich verkaufe da was. Ich kaufe was ein. Ich sortiere was. Ich mache einen Blog und sammle da irgendwie interessante Artikel, die ich gefunden habe. Ich kümmere mich mal ein bisschen um meine Social-Media-Accounts. Ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen mehr Content. Irgendwie vielleicht mit anderen kurz schließen. Und legt euer Geld nicht in Aktien an. Sondern Gold oder Wein oder Pferdesperma. Investiert in Menschen. Ja, oder das, was ich gerade gesagt habe. Gönnt euch mal einen schönen Wochenendurlaub. Mal an die Ostsee. Ja. Das waren Flo und Hinwill. Und Stefan Tietze. Und wir heißen das nächste Mal auch wieder Flo und Hinwill. Und Stefan Tietze im Podcast UFO. Macht's gut, schöne Woche.